Vom 5. bis 9. September fand in Pjöngjang das 12. nationale Basketballturnier der Werktätigen der Landwirtschaft zum 68. Gründungstag der TVJK statt.